Lektion 12 Grundtext. Das Geschäft. Achtung, Moderator Jemann teilt mit: Das Comeback der Saison. Gestern Nachmittag ist Herr Sidorow zu einem offiziellen Besuch in unserer Stadt eingetroffen. Wegen des Fehlens der gegenseitigen Verständigung mit Vorgesetzten musste er seinen Posten aufgeben. Ja, es ging hart auf hart. Und nach meinen Angaben beschloss er, sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Ein gemeinsames Unternehmen, Joint Venture. Jetzt knüpft er Verbindungen, findet neue Geschäftspartner. Ja, Vitamin B, Beziehungen, hat bisher niemand aufgehoben. Guten Tag, meine Damen und Herren, da bin ich selber. Lange nicht gesehen. Grüß Gott, wir sind aufs Herzlichste froh, Sie wieder auf deutschem Boden zu empfangen. Freilich diesmal scheinen Sie in einer geschäftlichen Angelegenheit gekommen zu sein. Das stimmt. Ich organisiere ein Unternehmen. Aha, haben Sie schon etwas dafür organisiert? Haha, lieber Udo, das Stammkapital habe ich. Ein paar Geschäfte mit Wertpapieren an der Börse, plus Darlehen, Investierungen und treue Geschäftspartner. Lektion 12, Szene 2. Geschäftsverbindungen und ein gutes Verhältnis zur Verwaltung. Haben Sie es? Um die Bestechung geht es vorläufig nicht, aber wie gesagt, wer gut schmiert, der gut fährt. Die Verwaltung und überhaupt Staatsbehörden sind oft korrupt. Sie schalten und walten, wie es ihnen in den Sinn kommt. So ist die Macht, die Politik, Rücksichtslosigkeit, Komplotte, Ränke, auch eine Art Gewerk. Ja, die Politiker treten für die Einhaltung der Menschenrechte ein und gleichzeitig gewähren kein Asyl für Obdachlose. Ich stimme Ihnen nicht zu. Es gibt viele Obdachlosenheime, Altersheime, Übernachtungsstätten. Der Staat pflegt und fördert die Sozialversicherung. Das Sozialwesen ist im Einsatz. Lieber würde er dermaßen die mittelständischen Unternehmen fördern. Ehe ich meine Firma endlich eingetragen hatte, konnte ich keine, nicht einmal kurzfristige Anleihe aufnehmen. Und nachdem Sie das gemacht haben? Und nachdem ich das gemacht hatte, musste ich ein Office mieten, das Konto eröffnen und andere bürokratische und finanzielle Formalitäten erledigen. In solch einem Geschäft gibt es immer viele organisatorische Einzelheiten. Lektion 12, Szene 3. Ist das Personal eines der größten Probleme? Das stimmt. Ich bin Geschäftsinhaber und brauche einen Geschäftsführer, einen Manager, einen routinierten Betriebswirt. Fürs Rechnungswesen braucht man einen Buchhalter. Ins Büro gehören eine Sekretärin, Personalcomputers, Software, Faxgeräte, Drucker und andere Organisationsmittel. Ich kann nicht leugnen, die Kosten und Spesen waren erheblich. Das alles ist auf Anhieb nicht zu bewältigen. Viele glaubten an mich nicht und verweigerten mir ihre Hilfe. Um einen fälligen Kredit aufzunehmen, ging ich sogar auf die Verpfändung meines Hauses ein. Ich handelte auf eigene Faust. Und das hat geklappt. Sie sind hier, an Ihrem Gürtel ist ein Handy befestigt, und Sie strahlen über das ganze Gesicht. Ich strahle, weil ich Sie alle wieder sehe. Victor, eine heikle Frage. Werden Sie von der Kriminalität bedroht? Tja, Banditen und Gelderpresser gibt es auch. Viele Unternehmer, Bankiers, sind schon ihrem Wohlstand zum Opfer gefallen. Viele werden ermordet, erschossen, in Luft gesprengt. Lektion 12, Szene 4. Das ist entsetzlich, grausam. Und Sie sprechen von solchen Brutalitäten so ruhig. Geld hin, Geld her, aber... Was soll ich? Einen Doppelgänger oder Leibwächter werben? Dann kommt, dass ich sie hereinlege. Ja, wo es Geld gibt, dort gibt's Risiko. Wo es großes Geld gibt, dort gibt's Blut. Hallo, haben Sie mich noch nicht in den Sarg gelegt und begraben? Wo sind denn dann Tränen, Kränze auf dem Grab und Kondolenz? Ach, Herr Siderow, lassen Sie diesen Galgenhumor. Er macht mir Angst. Ich bitte um Verzeihung, aber Herrn Müllers Aussagen von großem Geld und Meer voller Blut sind augenscheinlich verfrüht. Die Firma ist noch nicht im Gang. Es gibt weder Einkommen noch Gewinn, nur laufenden Aufwand. Überdies kämpfen die Rechtsordnungsorgane gegen organisiertes Verbrechertum. Und doch, nach Angaben unserer Medien, schlagen sich in Ihrem Land bis jetzt sowohl die maßlose Gesetzlosigkeit als auch der Machtmissbrauch nieder. Einen Rechtsstaat zu bauen ist eine recht komplizierte Aufgabe. Man muss nicht nur Strafgesetzbuch, sondern auch das Bewusstsein, die Mentalität des Menschen ändern. Zurück zu Ihrem Geschäft. Was haben Sie vor? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Lektion 12, Szene 5. Sowohl taktische als auch strategische. Ich bin ein alter Krieger, mit vielen Wassern gewaschen. Ich bin wie ein Aufklärer an der Front. Ich brauche Informationen. Besitzt man Information, beherrscht man Situation. Aber wir sind keine Denunzianten. Wir zeigen niemand an. Niemand anzeigen? Werden wir sehen. Ich plane einige Geschäftstreffen, Verhandlungen, Besuch Ihrer internationalen Messe und, wenn es soweit gut geht, die Abwicklung eines Messegeschäftes, eines Vertrages. Kennen Sie einen seriösen Geschäftsmann, Herr Altmann? Ich gehe Ihnen nicht auf den Leim. Ich verschweige meine Geschäftskontakte. Und was sagen Sie zu einem Ertragsanteil? Sie bestechen unseren Udo. Ich habe keinen Ausweg. Rufen Sie die grüne Minne an. Ich lasse mich gefangen nehmen und gehe freiwillig in Gefangenschaft. Wie entschuldigen Sie? Und als grüne Minne tritt Frau Huppers Jeep auf. Wir begleiten Sie zur Messe und stellen Sie unseren kaufmännischen Freunden vor. Da wir Ihrem Geschäft gedeihen und florieren wünschen. Vielen Dank und gehen wir jetzt. Abgefahren. Gute Menschen, nicht wahr? Schade, dass wir uns verabschieden müssen. Aber vielleicht nicht für immer. Vielleicht kommen wir noch einmal zusammen. Wer weiß. Der Mensch denkt, aber jemand anderer lenkt. Das ist aber ein anderer jemand, nicht ich. Alles Gute.